kann es nicht bleiben. Beendet werden muss es. Es bleibt also nur die Wahl von hier aus in die bolschewistische Anarchie oder von hier aus in die nationalsozialistische Ordnung und Disziplin. Auch auf uns gilt das Lied, das vor den Bauern gegen Deutschland durchzählte. Nein, so kann es nicht weitergehen. Lasst uns zusammenstehen, duldet nicht mehr. Freiheit, dein Baum fault ab, alles am Bettelstab bricht bald ins Hungergrab, bald ans Gewehr.